Hallo und herzlich willkommen zu Ader, kurz vom von Ach. Schön, dass ihr hier seid. Ihr habt eure Schlafsäcke dabei, eure Decken. Und jetzt kommen 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und macht's euch richtig schön bequem. Denn die Fakten werden interessant. Und natürlich dürft ihr gerne mitraten. Kuschelt euch noch ein bisschen an, rückt näher ans Feuer. Und dann geht's auch schon los. Was für ein schöner Anfang, wenn man bedenkt, dass wir in einer der letzten Folgen den Begründer der Pfadfinder hatten. Ja, das wäre großartig geworden. Ja, und wie ihr hört, haben wir auch immer noch den Flo vom Entbehrliches Podcast zu Gast. Hallo, hier bin ich. Einen Moment lang habe ich überlegt, ob ich jetzt einfach sage, hallo. Sehen, wie viele Leute das auffällt. Ja. Einfach Rolle tauschen, merkt kein Mensch. Ja. Aber vielleicht merkt es unsere gesuchte Person. Das ist doch in der einen, hast du, Flo, die ultimative Frage, ob du wirklich extrem cool bist oder nur cool, hast du Rick and Morty gesehen? Selbstverständlich. Und da gibt es noch die eine Folge, also du bist extrem cool, gibt es noch die eine Folge, wo dieser Begleiter mit dabei ist, der vor, danach niemals vorkommt und in dieser Folge so selbstverständlich zu der Truppe dazugehört. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ja. Das ist so herrlich absurd einfach, weil der einfach dann dazugehört. So, ich finde es eigentlich viel witziger, wenn du auf einmal statt dem Jürgen, der ja krank ist, dabei wärst und niemand es auch nur annähernd erklärt. So, und davor und danach wird es niemals erklärt. Aber egal. Aber könnt ihr mir erklären, von welcher Serie ihr gerade gesprochen habt? Rick und Morty. Ach so, Rick und Morty, doch klar, jetzt. Und ich bin total schockiert. Eine Arbeitskollegin hat mir erzählt, dass die neueste Staffel man irgendwie auf Sky schon schauen kann. Mhm. Und ich wusste das nicht. Und jetzt will ich es noch unbedingt viel mehr sehen. Aber ja. Ich habe, was viel schlimmer ist, wenn du es kurz vor dem von der Aufnahme hier erfahren hättest und jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr hast, mit uns hier aufzunehmen. Und du, hier sind jetzt so Tonstörungen. Neulich war ich krank, eine Woche, was für mich echt selten vorkommt. Und in meinem Leid habe ich mir gedacht, ich habe jetzt Bock auf Rick and Morty und habe gemerkt, dass ich von der dritten Staffel die letzten 3 Folgen noch nicht gesehen hatte. Was? Oh. Das war geil. So, wo du, ich kam mir vor wie jemand, der heroinabhängig ist und auf mega Entzug und irgendwo in der Ecke doch noch ein bisschen was findet. So muss ich das anfühlen. Oh Gott. Und ich neige zu absurden Vergleichen bisweilen. Für die Leute, die Rick und Morty noch nicht geschaut haben, unbedingt tun, aber mindestens die ersten 2 Folgen schauen, weil die erste, die ist einfach zu krass. Ja, das ist extrem witzig, das Thema hatten wir die Tage erst. Ja, das Gerülpse nervt halt wie Sau. So, also machen wir uns nichts vor, das ist halt wirklich am Anfang echt einfach widerwärtig. Aber nur am Anfang. Ja, in der ersten Folge und ab der zweiten wird's noch grandioser. Okay. Hier kommt Hinweis Nummer 1 auf die Person, die nicht mehr unter uns weilt. 2008 erschien eine Briefmarke mit meinem Konterfei. Ihr Wert? 5 Lek, also ungefähr 4 Cent. Und wo bezahlt man mit Lek? In Albanien. Oh. Gleich mal hier, Mic Drop. Bam. Albanien. Ja, ich war... Soll wunderschön sein. Ich war schon mal in Albanien, in Tirana, weil wir dort ja Freunde hatten. Oder uns gehört dort ein Dorf. Nee. Die Mutter der Familie war in Deutschland, hat er gearbeitet und hat sich so mit meiner Mutter angefreundet. Und dann irgendwann sind wir die einfach mal besuchen gefahren. Und das war so ein bisschen bitter, weil die haben noch erzählt so, ja, irgendwie, es gab jetzt so auch ja so von der Regierung aus so ein ganz seltsames Schneeballsystem, wo du halt irgendwie Geld abgeben konntest und du hast halt absurd viel Zinsen gekriegt und dann aber irgendwie nach der vierten Welle, wo sie Geld eingesammelt haben, war das Geld irgendwie einfach plötzlich weg und auch die Leute dazu und dann gab es ja auch die plötzlich Regierung. Diese, ja. Okay. Das sind so ganz absurde Geschichten und so und da gab es ja dann auch Unruhen kurz bevor wir, nachdem wir dort waren und so. Lange Rede, gar keinen Sinn. Die sind inzwischen in die USA ausgewandert, weil die Kinder beide Stipendien gekriegt haben in den USA, inzwischen auch beide dort geheiratet haben und dann auch die Eltern mit rübernehmen konnten. Auf was für eine Sache klebt man eine 4-Cent-Briefmarke. Also das, gut, aber auch in Deutschland hast du so 5-Cent- oder auch 1-Cent-Briefmarken. Wenn du nämlich, ja. Das nennt man auch eine Ergänzungsmarke. Wenn du sagst, oh, ich habe eine, oh je, ich kenne gerade die Posttarife nicht so gut, aber wenn jetzt ein Brief 55 Cent kostet und du hast aber noch eine 50-Cent-Briefmarke, weil es vorher so gekostet hat, dann ist ja eine 5-Cent-Briefmarke doch ganz praktisch. Kennt ihr noch die Briefmarkenautomaten, wo man, weiß ich nicht, 56 Cent zahlen musste und dann 60 Cent reingeschmissen hat und dann kam die Briefmarke und eine 4-Cent-Briefmarke als Wechselgeld raus? Ich glaube, in der Nürnberger Post gibt's auch noch so einen Automat, der das tut. Der kann einfach konsequent kein Rückgeld gibt und du brauchst irgendeinen krummen Betrag und du kriegst absurde kleine Briefmarken und denkst dir, was soll ich damit? Nein, also mein Papa, ich komme aus einer Postfamilie, insofern habe ich solche Probleme niemals gehabt. Der hat die selber gemalt oder hast du mit heimgebracht. Aber ich stelle mir das auch schön vor, mal so ein komplettes Paket damit zu frankieren. So ein richtig schweres Paket und dann lauter 1-Cent-Briefmarken, einfach die komplette Front und die ganzen Seiten voll zu kleben, so dass es komplett bezahlt ist, aber möglichst viele Briefmarken gibt. Die arme Person, das alles abstempeln muss. Ich sehe schon. Ich liebe auch immer noch den Fakt, die kriminelle Energie dass hier wieder. Ein Bekannter von mir, der muss, weil er jagt, muss der Fleischproben zur Fleischbeschau schicken, ob das halt gewisse ja, Krankheiten hat. Und er hat halt irgendwann festgestellt, oh, ich das muss das nicht gekühlt verschicken, weil sozusagen du merkst ja die Krankheiten, ob das Ding gekühlt ist oder nicht, das ist nicht so wichtig. Okay. Und dann kam halt irgendwann drauf, aber eigentlich muss ich es doch nicht im Paket verschicken, reicht ja, wenn ich so ein Stück verschicke. Halt dünn geschnitten in der Briefen, also einfach im Umschlag. Und irgendwann hat er halt auch aufgehört, irgendwie gepolsterte Umschläge zu nehmen, sondern einfach ganz normale Briefkuverts und ist dann auch damit einfach auf die Post, weil es eine grandiose Sache fand, dass da halt einfach ein Typ da ist und so ganz in alter deutscher Postmanier den Stempel, der nicht gefedert ist, aufs Stempelkissen haut, mit einem Tonk, dann mit einem weiteren lauten Tonk auf den Brief gehauen, wo halt ja einfach der Brief irgendwie voller dünnem Fleisch ist. Und jetzt haben wir die letzten Zuhörer verloren. Und ja. Zuhörerinnen. Ach, schön. Meine Mama sagt immer, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Sehr gut. Hinweis 2. Ich wuchs mit 4 anderen Kindern in einem albanisch-orthodoxen Haushalt auf. Kardashian. Nein. Nicht die Kardashians. Aber sind das andere 2 oder? Das können wir da nicht rauslesen. Wie meinst du? Die Kardashians, und du redest ja von einer Person. Achso, ich habe gerade überlegt, ob da noch mehr dahinter steckt. Nee, es ist niemand von den Kardashians. Okay, jetzt wird es ein klein bisschen nerdig. Und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, weil vielleicht wird es sofort erraten, wenn nicht. Schön. 1986 erscheint das Adventure-Spiel Space Quest von Sierra. In dem Spiel kann mich ein sehr ungeschickter Weltraumhausmeister treffen. Und wie das klingt, habe ich hier mal vorbereitet. Einmal hier in der Originalversion. Und in der einige Jahre später erschienenen, ja, Remastered-Version sozusagen, klang das dann so. Ich überlege gerade, ob ein Hinweis noch mehr Philipp sein kann. Ja, der Hinweis ist nicht ganz zu Ende, denn ich verklagte niemanden dafür. Ja, okay, keine Ahnung. Okay. Nee, können Sie es auch nicht. Fantastisch. Falls es jemand da draußen erraten hat zu diesem Zeitpunkt, vielen Dank. Kudos. Ja. Hinweis 4. Was hat mein Ablieben noch mit Videospielen zu tun? Vielleicht kennt der ein oder die andere von euch das Computerspiel Speedball. Yeah. Das war so eine Cyberpunk-Sportsimulation. So grob Handball, aber mit ordentlich Gewalt. Und warum hieß das Ding in den USA auf dem Nintendo dann plötzlich Clashball? Naja, Speedball ist in der geläufigen Szene auch ein Begriff für eine ziemlich üble Mischung aus Kokain und Heroin. Mit dem Zeug beendete ich, wie auch zum Beispiel andere Bekannte, zum Beispiel Philipp Seymour Hoffman, mein Leben. Mhm. Philipp Seymour Hoffman, das habe ich auch schon mal gesagt, auf den war ich damals echt sauer. Warum sauer? Naja, dass er sich so abgeschossen hat, weil ich ein großer Fan war von Philipp Seymour Hoffman. Ah. Und, das ein typischer Fall war von, ich fand das einfach eine solche Verschwendung von Talent. Und ich weiß, dass ich das Problem zu einseitig und zu limitiert betrachte, aber das fand ich richtig, richtig, richtig scheiße. Ja, ist auch deine Empfindung, ist ja auch völlig legitim. Aber nein, ich habe keine Ahnung. Flo, hast du eine grobe Richtung, in was es gehen könnte? Nee, absolut gar nicht. So gar nicht? Ich überlege, was ich so für Spiele-Sachen kenne, aber da ist bei mir auch recht dünn. Vielleicht hat es auch überhaupt nichts mit Spielen zu tun und einfach diese zwei Sachen waren einfach nett. Willst du uns verirren? Vielleicht. Hinweis 5. Ich hatte einen Gastauftritt bei Police Squad, also der Serie, die praktisch die Vorgänger für die nackte Kanone Filme war. In einer Szene trug ich Zementschuhe und war unter Wasser unterwegs. Also wirklich Schuhe aus Zement. Hahaha. Noch vor der Ausstrahlung starb ich allerdings. Damit wurde dann die Szene neu besetzt und neu gedreht, weil es irgendwie dann doch ein bisschen geschmacklos gewesen wäre. Okay. Ich drehe hier mal ein bisschen. Hinweis Nummer 6. Mit 16 Jahren gründete ich eine Band, spielte Schlagzeug und sang. Mit wie viel? Mit 16 Jahren. Okay, ist jetzt nicht zu früh. Alles gleichzeitig? Wie meinst du? Wenn die Band gegründet, während er gesungen hat? Ich will eine Band mit vielleicht gründen. Vielleicht. Sein Leben war ein Musical. Na gut, machte Phil Collins auch, dass der singt und Schlagzeug spielt. Ja, aber das, ja. Aber kann ich jetzt nicht genau sagen, ob er jetzt beides gleichzeitig gemacht hat oder einfach beide Rollen innehatte. Auch nochmal hier ganz klar der Hinweis, das ist jetzt nicht chronologisch die Reihenfolge. Also das mit 16 Jahren ist deutlich vorher passiert, aber gibt einfach doch einen deutlicheren Hinweis auf die Person. Sehr deutlich ist auch Hinweis Nummer 7, wer jetzt die Personen, die jetzt genannt sind, kennt. Mir hat es vor der Recherche nichts gesagt, aber Dominik könnte hier zuschlagen. Das Üble an meinem Drogentod, nicht ich selbst setzte mir die Nadel, sondern Frau Kathy Smith, meine damalige Drogendealerin. Das Ganze nutzte ich, um meine Kokainsucht zu bekämpfen. Dem Aussagendritter nach Anwesende Robin Williams schauderte bei der ganzen Aktion. Casey Smith gestand später, I killed Vorname, Nachname. I didn't mean to, but I am responsible. 15 Monate Haft in den USA. 91 wurde sie wieder mit Drogen erwischt. Heute lebt sie in Kanada. Nee. Leider muss ich dich einmal mehr enttäuschen. Nee, bei mir klingelt's auch gar nicht. Welche Berufsrichtung könnte es denn gehen? Oder was habt ihr denn da so für Rockstar? Rockstar. Ja, also Entertainment. Ich glaube, da seid ihr nicht schlecht unterwegs. Hinweis 8. Bei meiner Arbeit wurde ich immer wieder gefeuert, nur um wieder angestellt zu werden. Kaum jemand konnte mein Temperament zähmen. Aber ich lieferte einfach auch ab. Parodien von Joe Cocker, Captain Kirk und unvergessene Monologe. Parodien von Joe Cocker? Mhm. Das ging sogar so weit, dass er irgendwann mit Joe Cocker gesungen hat. James Belushi. Nein. Was muss man denn da überlegen? Heißt er mit Vornamen anders? Heißt er sonst wie Belushi? Ja. Wie heißt er denn mit Vornamen der Belushi? Wahrscheinlich John Belushi. John Belushi. Das wäre es gewesen, genau. Tada! Es gibt nämlich auch den Bruder, der Entertainer ist. Deswegen, okay, aber das lasse ich zählen. Juhu! John Belushi. Yeah, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, dankeschön. 2015 wählte mich das Rolling Stones Magazin als wohl wichtigsten Darsteller des US-Comedy-Urgesteins Saturday Night Live. Und Hinweis 10, Aus der Bahn Johnny Cash. Ohne schwarzen Anzug, schwarze Krawatte, schwarzen Hut und schwarze Sonnenbrille. Wäre wohl ein Auftritt meiner bekanntesten Bühnenfigur mit dem ebenso angezogenen Partner nicht möglich. Posthum hat er noch einen Stern auf dem Walk of Fame gekriegt, weil das ja irgendwie gefühlt auch so ein fast schon Running Gag ist. Und Chris Farley ist praktisch durch die gleiche Droge und eine ähnliche Zusammensetzung gestorben. Ganz, ganz tragisch. Chris Farley ist tot? Warte mal. Ich mach nur Spaß. Okay, ich habe jetzt gerade gedacht, habe ich den Namen falsch notiert? Oh Mann. Und ganz kurz zu dem Space Quest. Da kommt man in einem abgeschiedenen Wüstenplaneten in so eine verlottete Bar in einer Siedlung namens Yulens Flats. Wer den Namen umdreht, also Yulens Flats, hahaha. Mega Gag. Der kommt da in eine Bar und da spielen abwechselnd drei Bands. Einmal so ein paar grüne Aliens, die Blues Brothers, da kommt auch dieses Gepiepse her, und ZZ Top. Und ZZ Top haben Sierra dafür verklagt, dass sie in diesem Spiel so eine Hommage haben, ohne dass sie dafür Geld kriegen und irgendwie, dass sie keine Erlaubnis dafür gegeben haben. Okay. Ja. Die, wie heißen die in Star Wars? Die Blauen? Die Blauen? Also, hast du nicht gerade gesagt, die in der Star Wars-Szene? In welcher Szene? Ich habe es irgendwie nicht verstanden. Nein, in der Bar in Space Quest. Wenn ich es falsch gesagt habe, tut es mir gerade leid. Aber ist es nicht auch bei Star Wars so, dass du halt so elefantenartige Wesen hast? In genau, dieser Cantina-Band. Genau. Spielst du auch mal? Das hat aber damit nichts zu tun. Nee, es ist halt ein bisschen so eine Anspielung auf eine Bar-Szene oder so. Du kommst da halt in so einen, wie gesagt, in so eine abgehalftete Bar und musst da dann auch so am einarmigen Banditen dir Geld erspielen. Yeah. Und auf der Bühne ist halt immer irgendeine Band, die ganze Zeit wechseln die einfach ab. Und da sind halt auch die Blues Brothers dabei. Ah ja. Ich schicke euch dann gleich mal einen Clip einfach so. Alle anderen können sich's einfach kurz ergoogeln, wenn ihr Space Quest und Blues Brothers eingibt. Das gut. Das ist ein immediate call to action. Ja. Und jetzt lasse ich auch noch hinter die Kulissen gucken. Ich habe gerade ganz kurzfristig noch meine Person gewechselt, weil wir so schön beim Intro, weil ihr es da so über Drogen und Co. hatte, dass ich gedacht habe, na dann wechsle ich jetzt auf diese Person. Tragisch, tragisch. Auch hier ein großes Talent, das irgendwie zu früh von uns gegangen ist. Aber was willst du machen? Das ist das Leben. Genau. Beim Thema von uns gehen. Flo, vielen Dank, dass du uns Gesellschaft geleistet hast. Oh Gott. Dankeschön. Schön, dass ich hier sein konnte, auch wenn ich nicht so viel erraten habe. Das nennt man den Philipp Weißmann-Effekt. Also der Effekt, dass alle Erratungen zu Herrn Weißmann sich hinziehen. So. Oder, und wer jetzt gerade erraten? Der Herr Schmidt. Ja, auch ein blindes Huhn und so, ne? gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht. Und sonst, Leute, hört Entbehrliches. Bis zum nächsten Mal und schickt uns Mails. Tschüss. Tschüss.